SWR 2. Vor Mitternacht. Doppelkopf. Kriminalhörspiel von Juli C. Wo? Was? Schlecht geträumt. Willst du noch liegen bleiben? Ich muss raus in die Firma. Was? Das ist doch heute unser großer Tag. Philipp Kopf verkündet das Schicksal der Firma. Wo bin ich? Tino? Wer sind Sie? Geht's dir nicht gut? Ich dachte immer, sowas gibt's nur im Film. Du bist noch nicht richtig wach. Komm, ich mach dir Kaffee. Kostet der extra oder gehört das zum Service? Sie? Was für eine Luxusbude. Ich weiß nicht, ob ich das witzig finde, Tino. Habe ich Ihnen erzählt, dass ich Tino heiße? Vor 12 Jahren an einer Bushaltestelle. 7 Busse haben wir durchfahren lassen. Also, ich weiß ja nicht, was ich da gestern alles... Totaler Filmriss, verstehen Sie? Gestern? Du kannst dich nicht erinnern? Am Abend hast du mit Philipp telefoniert. Wer ist Philipp? Also, hör mal. Hast du jetzt Philipp verdrängt? Unseren Freund, Feind und Folterknecht? Gesprächsthema Nummer 1 seit Monaten. Ich fahr dich besser zum Arzt. Sagen Sie mir, wie der Abend weiterging. Ihr habt euch durchs Telefon angebrüllt wie die Tiere. Und danach wolltest du unbedingt an die frische Luft. Das war gegen 11. Du warst lang allein spazieren. Das bin nicht ich, über den Sie da reden. Wir haben irgendein anderes Problem. Mach mir keine Angst. Du klingst, als hättest du den Verstand verloren. Sie klingen, als hätten Sie den Verstand verloren. Ich zieh mich erst mal an. Vielleicht bringe ich dich zurück ins Bett. Dann wirst du dich erinnern. Scheiß doch auf Philipp. Komm schon. Nee, ich muss jetzt wirklich nach Hause. Wo sind meine Klamotten? Im Schrank natürlich. Jesus, was für teures Zeug. Passt wie angegossen. Irgendwie ist hier alles auf mich zugeschnitten. Die Klamotten. Traumwohnung. Traumfrau. In diesem Zustand lasse ich dich nicht auf die Straße. Wo ist mein Portemonnaie? In deiner Jacke. Wo willst du hin? Tino! Fremde Hosen. Keine Schlüssel. Da war doch gerade jemand am Fenster. Seit es 20 verschiedene Paketdienste gibt. Warum liefert ihr die Post nicht gleich mitten in der Nacht? Wer sind Sie? Der sieht aus wie ich. Paul Schmidt. Steht auf dem Klingelschild. Sicher nicht, denn der bin ich. Was machen Sie in meiner Wohnung? In meinem Bademantel? Mit meinem Bart? Und meiner Frisur? Nur noch Verrückte da draußen. Sie sehen gar nicht besoffen aus. Weder besoffen noch verrückt. Hören Sie, die Wohnung, in der Sie da stehen, gehört mir. Ganz bestimmt. Und ich bin Sie. Warten Sie. Bitte. Jetzt reicht's aber. Na, jetzt warten Sie doch. Das war... Habe ich mich gerade selbst aus der Wohnung geworfen? Ganz ruhig. Oh, ich dachte schon, sie hätten dich einkassiert. Was glauben Sie denn, warum ich zurückgekommen bin? Tino, da, komm rein. Kein Cent. Jetzt schauen Sie mal, der Personalausweis. Lass mich in den Nachrichten, du musst das mir ist nicht erzählen, meiner. Wo du letzte Nacht gewesen bist. Und der Typ auf dem Foto hier, dieser Tino, der hockt jetzt in meiner Wohnung. Tino, erzähl mir alles. Ich trau mich nicht mal zur Polizei. Zur Polizei? Was soll ich denen erzählen? Vielleicht können Sie auch nichts dafür. Eine Frau wie Sie. Wo warst du letzte Nacht? Was hast du denn gemacht? Das Gleiche wollte ich Sie fragen. Sie müssen mir helfen. Ich habe sonst keinen Anhaltspunkt. Du kannst dich wirklich nicht erinnern? Nein. Und Sie sind vermutlich irgendwie psychisch labil. Ein dämlicher Zufall hat uns zusammengebracht und... Du hast es für mich getan. Das ist Irrsinn, Tino. Aber... Oh, ich liebe dich. Oh, komm, du bist ja ganz durchgefroren. Jetzt seien Sie vernünftig. Lassen Sie uns reden. Klar. Reden. Wer auch immer diese Frau ist. Ich habe Philipp noch mehr gehasst als du. Komm schon. Wer weiß, wann wir das nächste Mal allein sind. Hey, alles egal. Sie ist sehr verwirrt. Das ist ihre Führung von geistig minder. Wie heißt das noch? Ich halte zu dir, Tino. Immer. Oh, Scheiße. Da sind sie. Wer? Die Polizei natürlich. Kommissar Hartmann, Kriminalpolizei. Das ist Wachtmeister Schneider. Oh, lala. Glotzen Sie nicht. Kripo-Beamte sind wie Zimmermädchen. Sie kommen immer im falschen Moment. Wo ist Ihr Mann? Warten Sie. Hände hinter den Kopf. Gesicht zur Wand. Was wollen Sie von mir? Sie sind verhaftet. Was soll der Scheiß? Fassen Sie mit an. Ah, au! Schon gut. Alles, was Sie ab jetzt sagen... Ziehen Sie ihm die Hose richtig hoch. Sie wissen schon. Da ist seine Jacke. Das wird sich alles klären. Das wird ein Nachspiel haben. Frau Doppel, Sie wissen, was passiert ist? Welche Position hatte Philipp Kopf in der Werbeagentur Doppelkopf? Reißen Sie sich zusammen. Ihr Mann steht unter Mordverdacht. Fehlt nicht viel und Sie hängen mit drin. Philipp Kopf war Hauptgesellschafter. Tino und ich halten weniger als die Hälfte der Anteile. Was war das für ein Streit? Philipp wollte den Firmensitz verlegen, nach Hamburg. Oder sein Geld rausziehen, was Neues aufbauen. Und Ihr Mann? Was macht der in der Firma? Tino arbeitet nur zu Hause. Die Angestellten kennen ihn kaum. Er schreibt unsere Werbetexte. Am liebsten wäre er Krimi-Autor. Seit ich ihn kenne, schreibt er an seinen Detektivgeschichten. Gar nicht mal schlecht, wissen Sie. Und Sie? Ich mache das Geschäftliche. Kohle, Kunden, Konzepte. Schön. Bis auf Weiteres bleiben Sie in der Stadt, verstanden? Halten Sie sich für die Zeugenaussage bereit. Ganz schön frisch heute. Sie sind wohl keine, die schnell friert. Ziehen Sie sich lieber was Warmes an. Guten Tag. Kommissar Liebscher, LKA. Hartmann, Tag. Sind Sie jetzt extra aus Dresden gekommen? Immer wenn in Leipzig ein Mord passiert, bin ich hier zufällig beim Einkaufen. Denkt Dresden mal wieder politisch? Deshalb darf ich als Wessi die Ermittlungen nicht leiten? In deiner Ahnungslosen wollen Sie eine schnelle Klärung? Ohne großen Kladderadatsch. Dann werden die sich über den Gesellschaftervertrag der Firma Doppelkopf freuen. Dann lassen Sie mal hören. Philipp Kopf war unverheiratet und kinderlos. Eine Klausel im Vertrag besagt, dass seine Anteile an die beiden anderen Gesellschafter fallen, wenn er stirbt. Aha. Und wie ist die Tat abgelaufen? Am Wochenende hat Philipp Kopf meistens bis spät nachts gearbeitet. Der Täter kam kurz vor Mitternacht in sein Büro, hat ihn erschlagen. Mit einem Briefbeschwerer. Hier sind die Fotos. Also Bams. Die Routine macht's nie besser. Das Opfer saß mit dem Gesicht zur Tür. Unbemerkt ist der Mörder nicht reingekommen. Anscheinend hat er einen Schlüssel gehabt. Kampfspuren gibt's auch nicht. Hier, die Bilder der Überwachungskamera. Ziemlich verschwommen. Aber der Statur nach könnte es Tino Doppel sein. Und das wäre wer? Unser Hauptverdächtiger. Zweiter Teilhaber von Doppelkopf. Seit heute Vormittag bei uns zu Gast. Na, das nenne ich ja wahrhaft westdeutsches Tempo. Wie mein Großvater immer gesagt hat, Verbrechen zahlt Schnee aus. Das müssen Sie nur noch dem Verdächtigen erklären. Nur dafür sind wir ja da. Wie heißen Sie? Wann und wo wurden Sie geboren? Paul Schmidt. Künstlername Felix Wohltat. Wohnhaft Blockhausstraße 60. Also, in der Akte steht was ganz anderes. Tino Doppel, Auguststraße 34. Der Mann behauptet, jemand anderes zu sein. Ich bin jemand anderes. Beziehungsweise ich bin nicht jemand anderes. Konzentrier dich, Mann. Was redest du da? Ich bin Paul Schmidt. Haben Sie ihm schon eröffnet, was anliegt? Das. Das ist ja... Schauen Sie sich die Fotos gut an. Entschuldigen Sie, eröffnen müssen Sie immer zuerst. Steht im SDPO. In der SDPO. Also sowas könnte ich nicht mal im Traum. Glauben Sie mir, das kann jeder. Nach § 163a Absatz 4 Strafprozessordnung eröffne ich dem Beschuldigten hiermit, dass Kommissar Liebscher ihm einen Mord zur Last legt. Kennen Sie den Toten? Das ist absurd. Das könnte von Nabokov sein. Genau sein Stil. Ein Mann erwacht in einem fremden Bett und wird wegen Mordes verhaftet. Wo waren Sie letzte Nacht zwischen 11 und 1? Weiß ich nicht. Originelle Antwort. Dann erzählen Sie doch mal, was Sie noch wissen. Gegen 8 war ich mit meiner Freundin im Restaurant. Wir haben gestritten. Ich bin kein Kleinkind, Martha. Ich bin Schriftsteller. Wenn du einen Bankangestellten willst. Ich bin nun mal kein Bankangestellter. Wir sind seit 3 Jahren zusammen. Ich kenne deine Freunde nicht. Ich kenne deine Familie nicht. Ich kenne dich nicht. Du lebst überhaupt nicht in dieser Welt. Ich lebe zurückgezogen. Meine Eltern sind tot, das weißt du. Ich war noch nicht mal in deiner Wohnung, Felix Wohltat. Wieso Felix Wohltat? Sie behaupten doch, Sie sind Paul Schmidt. Weil Nabokovs unfreiwilliger Doppelgänger Felix heißt. Weil Felix plötzlich jemandem zum Verwechseln ähnlich sieht. Auf einmal jemand anderes sein soll. Zufall ist nur ein anderes Wort für Gottes seltsamen Humor. Ich habe doch erklärt, dass das mein Pseudonym ist. Martha nennt mich Felix, wenn sie sauer ist. Haben Sie vielleicht Verzweiflung von Nabokov gelesen? Nein. Ganz bestimmt nicht. Na, das bin ich gewöhnt. Und warum lassen Sie diese Martha nicht in Ihre Wohnung? Wir haben eine Abmachung. Ich treffe sie dienstags und donnerstags am Abend. Manchmal auch am Wochenende. Die restliche Zeit gehört mir. Schreiben ist kein Beruf, Martha. Schreiben ist eine Krankheit, eine Obsession. Meine Wohnung ist mein Kerker, den ich zum Arbeiten brauche. Du tust so, als wäre ich eine Affäre, die du vor dem restlichen Leben geheim halten musst. Ich arbeite nun mal nachts. An 3 Abenden produziere ich dämliche Krimis, um meine Brötchen zu verdienen. 2 wunderschöne Abende verbringe ich mit dir. Es bleiben 2 Abende, um mein eigentliches Werk zu schaffen. Davon habe ich noch keine Zeile gesehen. Du wirst es lesen, wenn es fertig ist. Dann wird alles anders. Ich brauche keine Zukunftsversprechen. Ich will die Gegenwart mit dir teilen, Paul Felix. Egal, ob du Krimis schreibst oder Weltliteratur. Ich gehe ins Bett, wenn ich müde bin und stehe auf, wenn ich zur Arbeit muss. Nur will ich das in einer gemeinsamen Wohnung tun. Ich will dich nicht stören. Ich will deine Partnerin sein und keine Geliebte. Das weiß ich, Martha. Wo ist dann das Problem? Ich verstecke nichts vor dir. Es gibt keine Freunde, keine Stammkneipen, Kinofilme, Freizeitaktivitäten. Darum geht es doch gar nicht. Es gibt den Supermarkt an der Ecke und das Schreiben. Nicht mal die Nachbarn kennen mein Gesicht. Das Leben, das du mit mir teilen willst, existiert nicht. Weiß Ihre Frau von dem Verhältnis mit Martha? Ich habe keine Frau. Und wie ging's an dem Abend weiter? Martha hat mich verlassen. Ich genehmigte mir noch ein paar in der Bar. Auf dem Heimweg durch den Clara Zetkin Park wurde mir kotzübel. Vom Alkohol? Woher soll ich das wissen? Am nächsten Morgen bin ich in einer fremden Wohnung aufgewacht. Bei der fremden Frau, die halbnackt ihrer Verhaftung zugeguckt hat? Nun werden Sie mal ganz ruhig erklären, warum. Sparen Sie sich, Ihr guter Bulle, böser Bulle, Spiel. Kommt in jedem zweiten meiner Krimis vor. Natürlich. Also jetzt habe ich doch glatt vergessen, dass Sie vom Fach sind. Was würden Sie denn da so an meiner Stelle tun? Ich würde mir den Typen schnappen, der in der Blockhausstraße 60 herumsitzt. Da waren wir schon. Paul Schmidt alias Felix Wohltat wurde gegen 14.30 Uhr in seiner Wohnung angetroffen. Kräftige Statur, verwahrloste Erscheinung, konnte sich zutreffend ausweisen. Äußerte auf Befragen, was ein scheiß Tag, am Morgen schmeißt mich ein Irrer aus dem Bett und nachmittags kommen die Gruftis, die ihn suchen. Scherzkeks. Habt ihr ihn eingesperrt? Na gut, die Zeiten sind vorbei. Gehen den Mann liegt nicht vor. Liegt etwa gegen mich was vor? Kaum der Rede wert. Ihre Fingerabdrücke auf der Tatwaffe. Zwei Haare am Tatort. Fußspuren im Schnee vor dem Haus. Blut auf der Jacke, in der wir sie heute verhaftet haben. Blutspuren unter den Fingernägeln. Das nächste Mal besser Hände waschen. Hände waschen. Mr. Hyde geht bei Nacht in ein fremdes Haus. Mr. Hyde besucht einen fremden Mann und hat sich beim Aufwachen in den Betten geirrt. Was noch? Kopfschmerzen? Innere Stimmen? Das kommt vom vielen Alleinsein. Herr Doppel? Wollen Sie uns vielleicht was erzählen? Meinen nicht alle Durchgeknallten, sie seien normal? Und die fühlen sich alle wie ich jetzt? Ich bin nicht ich, sondern jemand anderes, der mir verblüffend ähnlich sieht. Nabokov? Nein, das ist von Dostojewski. Hallo? Also hören Sie überhaupt noch zu? Sie hören jetzt zu. Ich wurde letzte Nacht betäubt. Vielleicht war was im Whisky an der Bar. Man hat mich entführt, meine Finger auf die Tatwaffe gepresst, meine Haare am Tatort verstreut, Blut an meine Hände geschmiert. Jemand hat meine Schuhe getragen, während er das Opfer erschlug. Ich wurde in diese fremde Wohnung gebracht und der andere Kerl in meine. Irgendwelche Spinner haben die Welt auf den Kopf gestellt. Verstehen Sie mich? Jedes Wort. Und Sie? Verstehen Sie sich? Ich kann das alles aufschreiben. Dann wird die Geschichte einen Klang bekommen. Und damit Sinn. Alles, was geschah, war in diesem Moment nur noch eine Spiegelung an der Außenseite meines Verstandes. Plötzlich war der Wahnsinn in mein Leben getreten, wie durch eine verborgene Tür. Schneider, was gibt's? Der Haftbefehl ist da. Bringen Sie den Mann in die Leinenstraße ins Gefängnis. Und dass Sie mir nicht in fremden Betten erwachen. Frühstück! Scheiße, wo bin ich? Justizvollzugsanstalt Leipzig. Gott sei Dank. Schön, dass er jetzt wach ist. Dann stöhnt und schreit er wenigstens nicht mehr. Mit wem habe ich eigentlich das Vergnügen? Jack the Ripper. Verdunklungsgefahr. Guten Morgen. Was haben Sie ausgefressen? Nichts natürlich. Das hier ist U-Haft, mein Junge. Wir sind alle unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Verstehe. In meinen Büchern schlafen die Häftlinge allein in der Zelle. Und zum Frühstück gibt es Brei, nicht Brot, Marmelade und Ei. Jetzt iss erst mal was und dann erzählst du mir dein Problem. Ich habe eh gar nichts Besseres vor. Haben Sie Nabokovs Verzweiflung gelesen? Mit Vergnügen sogar. Schau an. Mein Pseudonym, Felix Wohltat, kommt vom Namen des Doppelgängers, der im Buch ermordet werden soll. Und jetzt spiele ich selbst in einer ähnlichen Geschichte mit. Können Sie sich das vorstellen? Vielleicht war es ein Fehler, sich den Namen des Opfers zu geben. Nomen est omen. Als ich gestern aufwachte. Wo? Oh. Was? Felix. Moment. Hier, mein Ausweis. Kein guter Tag, wissen Sie? Der dumme Junge ist ein Freund von mir. Und das Lustige ist, anstelle der Bullen würde ich mir auch nicht glauben. Im Zweifel für den Angeklagten. Dieser Schnauzbart, den Sie tragen, ist er eigentlich echt? Jetzt wird man nicht paranoid. Und wenn ich wäre? Entweder man selbst spinnt oder die anderen. Woher soll man das wissen? Meistens geht es eher darum, ob man selbst verarscht wird. Oder die anderen. Gestern habe ich Angst gekriegt. Felix Wohltat kennen viele. Aber niemand kennt Paul Schmidt. Mit dem Verlag kommuniziere ich übers Internet. Ich habe keine Familie. Ich meide die Nachbarn. Schlafe bei Tag, arbeite in der Nacht. Was, wenn mir niemand glaubt? Wenn du nicht Tino Doppel bist, lässt sich das feststellen. Medizinisch, graphologisch, psychologisch, was weiß ich. Das sagt die Vernunft. Aber plötzlich fehlt eine Nacht. Ein schwarzes Loch. Und auf der anderen Seite ein neues Leben. Eine neue Frau. Ein Haus. Ein Beruf. Alles passt perfekt zusammen. Nur ich passe nicht. Als wäre ich der Störfall. Mach mal halblang. Das ist ein Mordfall und kein Psychotrip. Zur Strafe für den Hass auf mein eigenes Leben hatte man es mir genommen. Ich sollte noch lernen, mich nach den blöden Krimis zu sehnen, die ich... Nein, das ist nicht gut. Viel zu prosaisch. Ich sollte lernen, mich nach dem verhinderten Großschriftsteller zu sehnen, der ich selbst gewesen war. Hey, wie ein Irrer siehst du eigentlich nicht aus. Was wichtiger ist, deine Martha, kannst du auf sie zählen? Warum? Wenn ich recht verstanden habe, ist sie die Einzige, die dich identifizieren kann. Du brauchst Kontakt zu ihr. Und den kriegst du nur durch einen Verteidiger. Man wird mir doch einen stellen. Ein Pflichtverteidiger in einem Mordfall, das ist, als wolltest du mit einem Busfahrer am Steuer zum Mond fliegen. Hast du Geld? Das kommt drauf an, wer ich bin. Als Tino Doppel bin ich steinreich, glaube ich. Doppel! Ihre Anwältin, Frau Toller, ist da. Ich habe noch keine Anwältin. Spinn nicht rum, die Toller ist die Beste. Spinn nicht rum und komm raus. Eine Dame lässt man nicht warten. Sind Sie sicher, dass Sie Anwältin sind? Tino, du siehst furchtbar aus. Und per Du sind wir auch schon, für wen auch immer, die mich halten. Die Frauen stehen auf ihn. Von deinen Gedächtnisproblemen habe ich gehört, Tino. Ich sag's dir gleich. Das ist eine scheiß Idee. Mit dem Schwachsinn kommst du niemals durch. Aber erstmal, Ulrike grüßt dich. Du weißt schon, mit Haut und Haaren. Wer zum Teufel ist Ulrike? Du übertreibst. Ulrike ist deine Frau. Natürlich, die Frau Doppel. Und wer sind Sie? Anna Toller, deine beste Freundin, die euch seit Jahren berät, die schon den Gesellschaftervertrag für Doppelkopf gemacht hat. Ah, Sie arbeiten für die Werbeagentur Doppelkopf. Um diesen Doppel geht es. Es dämmert. Doppel tötet Kopf. Na siehst du, du kannst dich erinnern. Bleiben wir beim Sie. Ich bin Felix Wohltat. Oder Paul Schmidt, wenn Ihnen das lieber ist. Wohltat? Der Autor, dessen Bücher du immer verschlingst? Du hältst dich für dein literarisches Vorbild? Ich bin dieses literarische Vorbild. Wen sieht sie denn, wenn ich für 2 Sekunden ihre Augen hätte? Sie spielt eine Rolle. Alle spielen ihre Rollen gut. Lebensecht. Nur ich spiele schlecht. Was hast du gesagt? Wenn Sie nicht bereit sind, mich zu siezen, können wir das Gespräch gleich beenden. Gott, Tino, ich bin hier, um dir zu helfen. Wir sollten sofort anfangen, an Ihrem Geständnis zu arbeiten. Geständnis? Noch so eine scheiß Idee. Als meine Anwältin haben Sie zu tun, was ich Ihnen sage. Ich brauche Kontakt zu Martha Singer und Identitätsgutachten. Medizinisch, graphologisch, psychologisch, was weiß ich. Wenn dir das so wichtig ist. Hier, die Anwaltsvollmacht. Einmal hier und einmal da. Und wer ist Martha Singer? Meine Freundin. Tino! Ulrike ist völlig fertig mit den Nerven. Ein solches Schwein kannst du doch nicht sein, oder, Tino? Man muss ihnen eine Menge Geld geboten haben, so lebensecht, wie sie ihre Rolle spielen. Wollen Sie, dass ich mir einen anderen Anwalt nehme? Was ist jetzt mit dieser Martha Singer? Sie kann bezeugen, dass ich Paul Schmidt heiße. Die Aussage deiner Geliebten wird wenig Beweiskraft haben. Jeder wird glauben, dass sie mit drinsteckt. Außerdem will ich ein graphologisches Gutachten. Das gibt die Polizei ohnehin in Auftrag. Hier, lieber Herr Wohltat. Schreib 10-mal Felix jagt im komplett verwahrlosten Mazda quer durch Bayern. Erst Kleinbuchstaben, dann Großbuchstaben. Wie bitte? Was macht Felix? In dem Satz kommen alle Buchstaben des Alphabets vor. Egal, wer du bist oder gern wärst. Im Strafrecht geht es darum, was zum Schluss der Richter glaubt. Dieser Glaube ist die Wahrheit. Alles andere ist nebensächlich. Kapiert? Ich denke schon. Der Glaube ist die Wahrheit. Und jeder glaubt, was er will. Ein guter erster Satz. Vom Mord gehst du lebenslänglich rein. Bei Totschlag beträgt die Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren. Mit Milderungsmöglichkeit. Der Preis für ein Menschenleben ist Verhandlungssache. Menschenlebenslänglich lautete der Schuldspruch. Eins hat er gelernt. Der Preis für ein Menschenleben ist Verhandlungssache. Ein guter letzter Satz. Deshalb bin ich hier. Es kommt darauf an, wie die Tat begangen wurde und warum. Der Staatsanwalt wird auf Habgiermord plädieren. Du und Ulrike, ihr profitiert von Philipps Tod. Haben Sie die Fotos vom Tatort nicht gesehen? Der Typ hat frontal zugeschlagen. Ein einfacher Totschlag im Affekt. Glauben Sie einem Experten? Das ist der richtige Weg. Du wolltest Philipp davon abbringen, die Firma zu liquidieren. Es kam zum Streit, du warst halb bewusstlos vor Wut, hast nach diesem Briefbeschwerer gegriffen und... Scheiß auf die Literatur. Ich habe noch nichts gegriffen. Ich habe keinen Mann erschlagen. Das weiß ich so sicher wie... ich Paul Schmidt heiße. Anna Toller. Wenn rauskommt, was Sie hier machen, sind Sie geliefert. Ihr Mut imponiert mir. Ich würde meine Anwaltszulassung auf den Müll werfen, wenn ich dafür einen Freispruch für dich bekäme. Aber Tino, für den Notfall brauchen wir einen Plan B. Das ist alles. Gib mir den Zettel da. Nee, den kriegen Sie nicht. Den soll der Wärter den Superkommissaren persönlich überbringen. Na, dann vielen Dank auch für das Vertrauen. Noch eins. Sprich mit niemandem in U-Haft. Bei Kapitalverbrechen schleust die Polizei gern Spitzel in die Zelle. Das hier ist keine Verwechslungskomödie. Uli, euer Anschluss wird mit Sicherheit abgehört. Anna, ich sitze hier auf glühenden Kohlen. Du musst mir sagen, wie es war. Wie er war. Verlier jetzt bloß nicht die Nerven. Das ist so schwer. Das ist es für uns alle. Hör zu, Tino hält natürlich daran fest, dieser Krimi-Schriftsteller zu sein. Aber das kriegen wir in den Griff. Wirkt er panisch? Er spielt eher den Überlegenen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hast du die Vollmacht? Alles da. Ich habe ihn eine Schriftprobe abgeben lassen. War die Polizei wieder bei dir? Heute früh wollten sie was Handschriftliches von ihm. Ich habe ihnen ein paar seiner literarischen Notizen gegeben. Das wird Tino gar nicht freuen. Wenn dieser Identitätszauber erst aufhört, ist es für alle das Beste. Nicht wahr? Ja, das kannst du laut sagen. Danke, Anna. Ohne dich würden wir das nicht durchstehen. Ach. Erstens bin ich deine Freundin und zweitens zahlt ihr mich gut. Ab morgen gehst du wieder arbeiten, Uli. Das Leben muss weitergehen. Na? Bericht erstatten gewesen? So kann man es auch nennen. 3 Stunden Verhör. Wie lief's mit der Toller? Sie kennt Tino Doppel. Dann weiß sie, dass du der andere bist. Sie hält mich für ihn. Oder tut jedenfalls so. Das gibt zu denken. Außerdem sagt Frau Toller, dass Sie ein Polizeispitzel sind. Und die Toller hat immer recht? Dann bist du wohl Tino. Jeder in diesem Spiel verarscht mich. Einfach jeder. Vielleicht verarschst du dich selbst. Ich lass mich nicht provozieren. Eigentlich war ich nur noch leer. Ein durchscheinendes Gefäß. Das dazu verdammt ist, noch unbekannte Inhalte aufzunehmen. Mir ist scheißegal, ob du ein Spitzel bist. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Das kann keiner gegen mich verwenden. Und die Schriftprobe. Was ist? Da war doch der andere Typ in meiner Wohnung. Die haben sich natürlich längst meine Aufzeichnung geholt. Alles in mir schien seinen Halt zu verlieren und 10 Stockwerke tief hinabzustürzen. Ich verdammte Idiot. Ist das jetzt eine Sondervorstellung für den Spitzel? Halten Sie endlich den Mund! Hey! Hallo! Es ist dringend! Was machst du hier, Rabatz? Ich will meinen Anwalt sprechen. Sie haben gerade mit Ihrer Anwältin gesprochen. Das reicht für heute. Die betrügt mich. Ich brauche einen anderen Anwalt. Sofort! Und ich schlug hart auf den Boden und begriff, was für ein verdammter Idiot ich war. Immer schon. Dumm. Einfach dümmer als alle anderen. Sie können, Frau Toller, schriftlich das Mandat entziehen, wird mit der Gefängnispost zugestellt, dauert vielleicht ein paar Tage. Halt! Sie können doch nicht... Ich bin so blöd. So schrecklich blöd. Es geht den meisten hier so. Das war meine persönliche Reise nach Jerusalem. Wie würde das klingen, Nabokov, mein Freund? Die Musik war aus. Ein Platz zu wenig. Der Dümmste verliert. Vielleicht sollte ich ausscheiden. Freiwillig. Ich bring mich um. Dann fangen Sie an, den wirklichen Mörder zu suchen. Du hast noch nicht mit deiner Freundin gesprochen. Fassen Sie mich nicht an. Können Sie sich vorstellen, Herr Hartmann, was hier los ist, nach so einem Vorfall? Wir haben Deadlines einzuhalten. Die Kunden sind verunsichert. Sie bringen seit Tagen den Betrieb durcheinander. Von einer Gegenüberstellung mit der gesamten Belegschaft haben wir abgesehen. Ihnen zuliebe. Verstehen Sie? Was haben Sie da? Amtliche Lichtbilder von Ihrem Mann. Die legen wir Ihren Mitarbeitern vor. Dauert 3 Minuten, dann sind Sie mich wieder los. Na schön. Die Kreativdirektoren sind da drin. Das nimmt kein Ende. Leute, Kommissar Hartmann kennt ihn ja schon. Er hat Fotos von Tino mitgebracht. Abschnitt C. Bitte schauen Sie sich die Bilder kurz an. Keiner von uns hat Herrn Doppel öfter als 3-mal gesehen. Was für hässliche Fotos die machen. Sieht mein armer Mann nicht scheußlich aus. Scheint mir ein bisschen dicker geworden seit der letzten Weihnachtsfeier. Gott, dieser Bart. Jedes Jahr ein Stück länger. Wenn Sie dann Ihre Aussage kurz zu Papier bringen würden. Bitte hier oben. Und da rechts unterschreiben. Kleinen Moment Geduld. Wir versuchen es weiter. Just a moment, please. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Martha? Du rufst im Gefängnis an. Hier auf dem Schreibtisch steht ein Tonbandgerät. Das ist mir egal. Ganz ruhig. Ich bin selbst kurz vorm Durchdrehen. Ich sitze seit Tagen im Knast und warte darauf, von dir zu hören. Warum hast du mir nichts gesagt? Ich hatte keine Gelegenheit. Jedes verdammte Treffen in den letzten 3 Jahren war eine solche Gelegenheit. Wie bitte? Hör zu, Martha. An dem Abend, wo wir uns gestritten haben, wenn ich gewusst hätte, was du mir bedeutest, ich habe erst hier begriffen... Hör auf damit! Ich bin nicht dein Spielzeug. Im Gegenteil, du bist meine Rettung. Die denken hier, ich sei jemand anderes. Und du bist die Einzige, die mich identifizieren kann. Vielleicht solltest du dich erst mal selbst identifizieren. Was willst du damit sagen? Martha, du weißt doch noch, wer ich bin, oder? Wer sollte das wissen, wenn nicht du? Martha war zu meinem letzten Spiegel geworden. Es hingen keine Spiegel in den Zellen. Nicht im Kraftraum, nicht in den Duschen. Ich sollte mir nicht mit dem eigenen Spiegelbild die Pulsadern aufschneiden. Was für eine Metapher. Am Morgen nach unserem Streit war ich an deiner Wohnung. Ich habe gesehen, wie du dich blitzschnell vom Fenster zurückziehst. Du hast nicht aufgemacht. Das war ich nicht. Das war... Ein Doppelgänger. Vorgestern erzählte mir deine Nachbarin, du seist überraschend ins Ausland abgereist. Wegen einer irren Sache. Ein Verrückter ist aufgetaucht und behauptet, er wäre du. Du musstest verschwinden, bis sich der Wind um dein Pseudonym wiedergelegt hat. Na klar, der hat sich längst verpisst. Redest du jetzt von dir selbst in der dritten Person? Martha, hör zu. Vielleicht sind das nicht mal Lügen. Du schreibst einfach die Realität um. Wo hört die eine Geschichte auf? Wo fängt die nächste an? Ist das eine deiner Schriftstellerkrankheiten? Du weißt nicht, was du sagst. Und vor allem wo? Jetzt erzähle ich eine Geschichte. Deine Anwältin hat bei mir angerufen. Ja, wenigstens das hat sie gemacht. Ab hier wird die Geschichte ein bisschen bunt. Eine millionenschwere Werbeagentur, ein Mord, Untersuchungshaft, eine Gegenüberstellung. Wir kommen zum Kern der Sache. Du wolltest doch schon immer jemand anderes sein. Ich wollte ein Mann sein, den man in Ruhe lässt. Der an seinem Werk arbeitet. Ganz in Ruhe. Wie in einem Kerker. Martha, du musst denen die Wahrheit sagen. Wahrheit? Interessantes Thema. Deine Anwältin hatte noch ein paar andere Informationen für mich. Eine davon heißt Ulrike Doppel. Langsam, langsam, langsam. Du glaubst doch nicht etwa... Meine Wahrheit ist folgende. Ich habe einen Mann kennengelernt, der Bücher schreibt und mich nur dienstags und donnerstags sehen will. Weil es so schwer ist, sich in immer neue Existenzen hineinzudenken, weil man dafür die Einsamkeit braucht. Ein Doppelleben. Sei still. Nein, nein, ich bin nicht still. Das hat mir der Mann erzählt, den ich liebte. Und den du gerade an den Galgen lieferst. Hallo, hören Sie mich? Die Frau hat keine Ahnung, was sie sagt. Das ist wie bei Shakespeare. Eine klassische Tragödie. Das Paradoxe ist, ich wäre mit dir durch jeden Dreck gegangen. Geld? Ich hätte es besorgt. Ein Mord, vielleicht hätte ich sogar das ertragen. Aber dass du verheiratet bist, eine Firma hast, während du mit deiner Mätresse ein bisschen Schriftstellerromantik zelebrierst. Mach das Band aus. Sie meint es nicht so. Martha! Bitte bleiben Sie am Apparat. Hold the line, please. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Na, Hartmann, wie im Märchen. Das Warten auf die Prinzessin hat sich gelohnt. Er klickt, dass der Doppel uns die Bänder in ihrem Arsch gemacht hat. Es heißt in den Arsch. Können wir wieder eine Akte ablesen und haben einen Fall mehr für die Statistik. Ich weiß nicht, das ist mir zu glatt. Wenn Sie schwere Fälle suchen, dann kommen Sie nach Dresden. Man kann froh sein, wenn sich eine Sache mal so schnell klären lässt. Sie glauben an Tinos Doppelleben? Cleverer, Hartmann. Viel cleverer. Ein erfolgreicher Werbetexter schreibt in seiner freien Zeit Krimis und benutzt dabei ein Pseudonym. Zu seiner Frau sagt er, dass er die Bücher von dem Schriftsteller gerne liest und sich ein bisschen mit Literatur beschäftigt. Und dann hat er noch eine Freundin und für die ist er bloß der Krimi-Autor und hat wenig Zeit. Ein Trippelleben? Wohldat Schmidt-Doppel. Wenn einer in so viele Rollen schlüpft, müssen die blöden Bullen doch denken, dass es sich mindestens um zwei Personen handelt. Und wer war der Typ in Schmidts Wohnung? Ein Kumpel mit einem dicken Bart, einem gefälschten Perso. Meine Männer haben die Ausweisnummer nicht überprüft. Wir hätten das Haus beobachten sollen. Ja, ja. Immer wenn ihr Wessis euch nicht mehr zu helfen wisst, dann sollen wir wieder mit unseren Stasi-Methoden kommen. Ich würde gerne eine Fahndung rausgeben, nach Wohltat und Schmidt. Internationale Fahndung, obwohl der Kerl nicht unter Mordverdacht steht. Und hinterher beschweren sich dann wieder von Solidaritätszuschlag. Wenn der Kumpel mit dem dicken Bart der echte Tino Doppel war, steht er sehr wohl unter Mordverdacht. Also eins ist schon mal ganz sicher. Der echte Doppel sitzt in Untersuchungshaft. Gucken Sie mal da. Sachverständiger Albert Luke, zugezogen durch den Ermittlungsrichter am LG Leipzig. Besteht nach all dem kein Zweifel darüber, dass die geprüften Schriftproben von der Hand ein und derselben Person stammen? Also, das ist natürlich... Es gäbe dann noch eine Variante. Unser Freund in der Zelle ist verrückt. Seit ihm das Gehirn von seinem Partner über die Finger gelaufen ist, will er lieber wer anders sein. Sein großes Vorbild, Felix Wohldat. Das werden die psychologischen Gutachten zeigen. Und das Gute ist, man kann die Sache drehen und wenden, wie man will. Er ist immer der Mörder. Über den Rest macht sich der Richter Gedanken und fertig. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Geben Sie mir noch ein paar Tage Zeit. Wenn Sie nichts Besseres zu tun haben, hat ja jeder Grundrecht auf sein privates Paralleluniversum. Schneider? Ich mache jetzt Mittag. Erneute Befragung von Schmidts Nachbarschaft. Und sprechen Sie mit den Internationalen. Die sollen die Schengen-Grenzen abfragen. Schweiz, Polen, Tschechien. Nach wem wohl? Paul Schmidt alias Felix Wohltat. Ist mir egal, ob das aussichtslos ist. Es ist wichtig, dass Sie neutral bleiben, Mann. Sie sind nicht Doppels Beichtvater. Wenn Sie falsch liegen, bringen Sie mich in Teufels Küche. Der hat wirklich Stress. Das kann kein Mensch spielen. An Ihrer Stelle würde ich ihn sichern lassen. Suizidgefahr. Nett, dass Sie mich besuchen, Frau Toller. Bringen Sie Kuchen? Mit Pfeile? Nein? Was wollen Sie dann hier? Ich könnte dich ohrfeigen, Tino. Mit einem Geständnis gehst du höchstens 10 Jahre in den Knast. Vielleicht weniger. Danach gibt es immer noch ein Leben. Eins wünsche ich Ihnen, dass Sie eines Tages bereuen. Und jetzt verschwinden Sie. Im betreffenden Zeitraum haben 5 Schmidts die Grenze überquert. Na und? Was soll das heißen? Es gibt hunderte Paul Schmidts in Deutschland. Sie sollen Fahndungsfotos rausgeben. Vielleicht erinnert sich ein Grenzer. Herr Edel, Sie sind Strafverteidiger. Warum arbeiten Sie dann gegen Ihren Mandanten? Statt für ihn! Herr Doppel. Schmidt, ich bin Ihr Pflichtverteidiger, aber in Anbetracht der Sachlage, wie der Fall sich mir darstellt. Na was? Ganz ehrlich, ein Geständnis wäre in Ihrer Lage sicher angebracht. Schauen Sie genau hin, Frau Weber. Nehmen Sie die Hände vom Gesicht. Ist das Ihr Nachbar, Herr Schmidt? Also, ich weiß nicht. Wo der nie draußen war. Die kenne ich doch. Die Alte mit der großen karierten Einkaufstasche. Die sagt ihnen, wer ich bin. Sag es! Auf Ihren Platz. Das ist nicht der Herr Schmidt. Das ist ja ein Verrückter. Setzen Sie sich, Frau Singer. Wir brauchen das alles noch schriftlich. Der Mann hinter der Glasscheibe war Ihr Lebensgefährte? Sagen wir so, er hat sich verändert. Was machen Sie hier mit ihm? Barbiturate. Suizidgefahr. Professor Dr. Dr. Ackermann, Klinik für Forensische Psychiatrie Leipzig, beigezogen mit Ersuchung vom 15.02. dieses Jahres. Beschuldigter Tino Doppel, wohnhaft in Leipzig, Römisch 1. Der Beschuldigte ist vordergründig angepasst. Die auftretenden Anzeichen einer paranoiden Störung mit starkem Rückzugsverhalten, katatoner Symptomatik, Denkzerfahrenheit und verzerrter Selbstwahrnehmung schließen einen pathologischen Befund nicht aus, können ihn aber zum gegebenen Zeitpunkt auch nicht mit Sicherheit bestätigen. Herr Doppel, können Sie mir folgen? Genug. Machen wir, dass wir weiterkommen. Spielen Sie gern Doppelkopf, Herr Kommissar. Mit dem eigenen Spiegelbild. Verstehen Sie? Kommissar Liebscher hält den Fall für abgeschlossen. Aber Sie sollen wissen, dass ich weitermache. Weitermachen? Die Reise nach Jerusalem? Ein BGS-Mann am Übergang Otterbach bei Basel meint, sich an Sie erinnern zu können. Also natürlich nicht an Sie, sondern an den anderen mit dem auffälligen Bart. Spieglein, Spieglein an der Wand, wie viele Bärtige hat das Land? Das werde ich überprüfen. Am Montag schreibt der Staatsanwalt die Klage. Das sind noch 2 Tage. Ich fahre in die Schweiz. Herr Hartmann. Sie sind ein guter Mann. Danke. Ich möchte jetzt, dass Sie mir die Geschichte nochmal in Ruhe erzählen. Alles. Ganz von vorn. Wo? Was? Felix. Tino. Du hast schlecht geträumt. Sonntagvormittag zur Sendung Lesen und Lesen lassen. Hey Mann, mach doch Fußball. Der Fußball ist abends. Eine Neuerscheinung hat den Büchermarkt auf den Kopf gestellt. Eine wahre Wohltat jubeln die Feuilletons. Wie bitte? Seit vorletzten Samstag ist der neue Roman von Felix Wohltat in den Buchläden Totes Wasser. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, nach den bislang eher mittelmäßigen Büchern des Krimi-Autors Felix Wohltat. Jetzt hatten sie mein Leben endgültig zusammengepackt. Der Todeswasser gelesen hat, in einen kleinen Koffer. Und mitgenommen. Ich bin frei. Ein Roman, der von der ersten bis zur letzten Silbe fesselt. Ich glaube nicht, dass du frei bist. Gleichzeitig aber wartet er mit einer Sprache auf. Keine Martha mehr. Keine Krimis mehr. Das machen jetzt andere Leute. Die können das eh besser als ich. Mir blieb nur eins, den freien Platz einzunehmen. Ein neues Leben. Ich war frei. Was meinst du damit, das, was die anderen da jetzt machen? Der Doppel führt meine Krimireihe weiter. Und ich habe endlich Ruhe, wie in einem Kerker. Der Staat zahlt die Miete. Tschüss, Felix Wohltat. Ein herzliches Auf Nimmerwiedersehen. Ich kann leider nicht behaupten, dass es nett mit dir gewesen wäre. Ich krieg ein staatliches Aufenthaltsstipendium. Kapierst du das? Setz dich, Tino Doppel. Hier ist dein Stift. Nö. Ruf die Kommissare! Ich will ein Geständnis ablegen! Das ist kein Witz! Ein Geständnis! Als freier Mann! Hartmann? Liebscher? Ich höre Sie schlecht, ich bin im Auto. Ich auch. Auf dem Weg zu Doppel in die JVA. Gut, dass Sie anrufen. Ich habe interessante Neuigkeiten. Im Stadthof. Hä? Im Hotel Stadthof in Basel. Hartmann! Von Bald Schmidt alias Felix Wohltat ist ein neues Buch erschienen. Und der Doppel hat sofort ein Geständnis abgelegt. Dann kommen Sie zurück. Haben Sie verstanden? Ein Geständnis? Und Sie glauben das? Der hat einfach kapituliert. Der will jetzt mitspielen. Hartmann, in welcher Sache sind Sie unterwegs? Mitleid mit Doppel oder Karriere als neuer Sherlock Holmes von Leipzig? Was? Hier im Hotel wohnte vor ein paar Tagen ein Gast mit so einem Bart wie... Unter dem Namen Paul Schmidt? Nein, ganz anderer Name, aber die Personenbeschreibung... Jetzt hören Sie mir bloß auf mit Ihren Scheißbärden. Ihr Freund Doppel hat gestanden. Und was Ihre Karriere betrifft, die bin momentan ich. Hab ich mich da klar ausgedrückt? Und wenn Sie einen Unschuldigen... Wir kommen zur Urteilsverkündung in der Strafsache gegen Tino Doppel wegen Totschlag an Philipp Kopf. Römisch erstens. Der Angeklagte Tino Doppel ist schuldig des Totschlags nach § 212 Strafgesetzbuch. Vom Vorliegen der Tatbestandsmerkmale eines Mordes war das Gericht nicht überzeugt. Römisch zweitens. Der Angeklagte hat gestanden. Er wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Römisch drittens. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Großartig. Was, Tino? Phänomenal. Seine Sprache erinnert geradezu an Nabokov. Wenn er früher gewusst hätte, dass er im Knast seine dramatische Ader entdeckt. Hätte er sich gleich freiwillig bei uns gemeldet. Auf eine erfolgreiche Idee. Auf ein großartiges Debüt. Auf die Premiere. Auf Doppelkopf. Doppelkopf. Auf Doppelkopf. Wie man auf solche Ideen kommt. Dass so ein Meister im Gefängnis sitzen muss. Ohne Gefängnis hätte er das Stück hier nicht geschrieben. Du meinst, das war alles Absicht? Ich denke, dass... Doppelkopf. Kriminalhörspiel von Juli C. Es sprachen Paul Schmidt, Christian Redl, Kommissar Liebscher, Wolfgang Hinze, Kommissar Hartmann, Rudolf Kowalski, Ulrike Doppel, Christa Posch, Rechtsanwältin Anna Toller, Leslie Morton, Martha Singer, Christiane Rosbach. In weiteren Rollen Peter Beddies, Henning Bohrmann, Tim Deisinger, Heinrich Giskes, Bernd Gnann, Gertraud Heise, Horst Hildebrandt, Nadine Kettler, Lorenz Liebold, Edgar Markus, Jörg Petzold, Martin Rutenberg, Anne Chevigny-Seringhaus und Andreas Serda. Ton und Technik Dietmar Rötzel und Regine Schneider. Regieassistenz Kirstin Petri. Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2005. Dramaturgie Dagmar Schnürer.